Nun hat sich Christian Buddenbrook, Mitinhaber der Firma HCF Burmeester und Company zu Hamburg, doch noch, wenn auch ohne Aline Puhvogel, in sein Vaterhaus begeben. Denn schließlich gibt es Wichtiges mit dem Chef des Hauses Buddenbrook zu besprechen. Zwischen den verbliebenen Gästen einherschreitend reden die beiden Brüder gedämpft miteinander, denn immer wieder muss man unfreiwilliger oder gar vorsätzlicher Mithörer des Gesprächs unter den Festgästen gewärtig sein. Die Konsulin hat von einem höheren Standort aus ein besorgt wachsames Auge auf ihre beiden so verschiedenen Söhne. Christian hat ein Glas in der Hand, trinkt durstig und lässt sich des Öfteren nachschenken. Thomas zündet sich ab und zu eine seiner scharfen russischen Zigaretten an, ohne je eine zu Ende zu rauchen. Thomas, ich kann es nur nicht mehr. Wie bitte? Es ist mit dem Geschäft, ich kann es nur nicht mehr. Bist du wieder in Unordnung? Ja, naja, ich bin ja nie wirklich in Ordnung gekommen. Ich habe ja gleich am Anfang Verluste in Kaffee gehabt. Und dann der Bankrott in Antwerpen. Christian. Und dann habe ich eigentlich gar nichts mehr getan. Und ich habe mich still verhalten. Also du hast dich still verhalten? Du hast die Karre im Dreck gelassen und dich anderweitig unterhalten. Damit lässt der Christian stehen. Der schaut ihm ratlos nach. Ja, man muss ja auch leben. Thomas. Aber Thomas eilt energisch die Treppe hinunter in sein Büro. An der Tür wartet er auf Christian. Jetzt sind da noch die Wechsel. Und auch noch ein paar andere Schulden. Wechsel und andere Schulden. Woher denn? Meinst du, dass ich nicht vor Augen habe, wie du gelebt hast? Im Theater, im Zirkus und in Clubs und mit minderwertigen Frauen zu. Nein, sag das nicht. Aline ist durchaus nicht minderwertig. So etwas darfst du nicht sagen, Thomas. Du hast keinen Begriff, was für ein prachtvolles Geschöpf sie ist. Sie ist so gesund. Und als ich sie bekommen habe, Thomas, tja, das war ein ganz anderes Gefühl, als wenn du ein gutes Geschäft machst. Genug davon. Jetzt schweig doch endlich. In diesem Augenblick erkennt Thomas draußen auf der Diele seine Mutter. Sie bringt gerade Pastor Pringsheimer die Tür. Für diesmal bricht er den Bruderstreit ab. Mit einem Kapitalzuschuss als weiterer Vorabzahlung hat mein Bruder Christian sich in Hamburg als ein Agent für Champagner und Cognac etabliert. Einige Zeit darauf erschüttert ein in erster Linie trauriges, zugleich aber auch in seinen näheren Umständen auf beinahe prickelnde Weise anrüchiges Ereignis das gesellschaftliche Leben Lübecks. Senator James Möllendorp ist gestorben. Ihm, der trotz oder wegen seines Diabetes schon immer eine fatale Vorliebe für Süßkram aller Art gehegt hat, sind die Selbsterhaltungsinstinkte so sehr abhanden gekommen, dass er in den letzten Jahren seines Lebens mehr und mehr seiner Leidenschaft für Kuchen und Torten unterlegen ist. So hat er sich in einer unstandesgemäßen Gegend im Engelswisch ein Zimmer gemietet, ein wahres Loch, wohin er sich heimlich geschlichen hat, um Torte zu essen. Und dort hat man ihn eines Tages gefunden, den Mund noch voll halb zerkauten Kuchens, dessen Reste seinen Rock beflecken und auf dem ärmlichen Tisch umherliegen. Ein Schlaganfall hat ihn dahin gerafft. Ida Jungmann hat das grauenhafte Bild mit eigenen Augen gesehen. So hat er da gesessen, Senator James Möllendorp. Ja, nun müssen Sie Nachfolger wählen für den Senat. Konsul Eduard Kistenmarker, der Weinhändler, und Konsul Hermann Hagenström sind als Kandidaten für das Senatorenamt im Gespräch. Von Anfang an aber klingt in der Debatte auch der Name Thomas Buddenbrook mit. Und je mehr der Wahltag sich nähert, desto klarer wird es, dass er zusammen mit Hermann Hagenström die meisten Chancen besitzt. 3 Wochen sind seit James Möllendorps Hintritt vergangen. Und nun ist der Wahltag herangekommen. Vor dem Rathaus drängen sich mittags um 1 Uhr die Leute. Gerüchte dringen aus dem Portal auf die Straße heraus und verbreiten sich. Es sind Leute aus allen Volksklassen, die hier stehen und warten. Auch Julchen Möllendorp ist zu erkennen, geborene Hagenström, die Schwester des einen Kandidaten. Und eine Dame, die in großer Erregung den Kopf hin und her wendet, um zwischen den Schultern der vor ihr Stehenden hindurch auf das Rathaus sehen zu können. Es ist Toni Permaneder in einem unauffälligen, jedoch gediegenen, taubengrauen Straßenkleide. Ihr Gesicht wird von einem dichten weißen Schleier passend zu ebensolchen Handschuhen verhüllt. In ihrer Nähe, weniger nervös und doch tiefer interessiert, als der Anlass einer Senatorenwahl es eigentlich vermuten ließe, steht das Blumenmädchen Anna, nun verheiratete Frau Iversen. Sie trägt einen auszuliefernden Blumenstrauß im Arm und nickt der Schwester des einst Geliebten schüchtern und freundlich zu. Oben auf dem Treppenaufgang des Rathauses wird der Senatsbote sichtbar. Er öffnet ein Fenster, macht einige Gesten, ruft etwas, das unten nicht verstanden wird. Kistenmarker ausgeschieden. Entscheidung zwischen Hagenström und Buggenbrook. Ich bin für Hagenström. Hagenström ist ein Feind. Die beiden Ratsdiener in ihren roten Röcken mit Dreispitz mit dem Senatssprecher vorweg kommen aus dem Rathaus. Sie schlagen die Richtung ein, die ihnen das Ergebnis der Wahl gewiesen hat, um den Gewinner in seinem Hause von seiner neuen Würde zu unterrichten. In welche Richtung werden die beiden Senatsemissäre gehen? Hagenström, es ist Hagenström. Das wird Hagenström. Erst scheint es die zu Hagenström zu sein. Aber dann biegen sie in Richtung Mengstraße ein. Buggenbrook. Es ist Buggenbrook. Da nimmt Toni ihr Kleid zusammen und läuft der Prozession voran. Sie streift den Schleier zurück und läuft, wie eine Dame sonst eigentlich nicht läuft. Sie erreicht zuerst das Haus. Sie schellt am Windfang, sie ruft es dem öffnenden Mädchen zu, sie ruft es ins Büro, in die Küche, sie sagt es zum Karl Smolt, der verdattert von den zu putzenden Stiefeln aufblickt. Du bist es. Und Hagenström ist durchgefallen. Thomas schreitet gemessen die Treppe hinunter in die Diele. Danke. Wo schon die Prozession mit den feierlich rot livrierten Ratsdienern eintrifft. Der Senatssprecher voran. Herr Konsul Buddenbrook, der Senat der Freien und Hansestadt Lübeck hat Sie in offener Wahl zu seinem Mitglied gewählt. Ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Ich will meinem Amt gewissenhaft vorstehen. Das Wohl des Staates Lübeck nach allen meinen Kräften erstreben, die Verfassung desselben getreu befolgen, das öffentliche Gut redlich verwalten und bei meiner Amtsführung weder auf eigenen Vorteil noch auf Verwandtschaft und Freundschaft Rücksicht nehmen. Ich will Gerechtigkeit üben gegenüber jedermann, sei er reich oder arm. So wahr mir Gott helfe.